Ich trag den Namen meines Volkes. Wir sind nicht wie du, denn wir schlafen auf nem Holzbett. Das ist Block Rap. Marlboro, hier mein Passfoto, Haarfarbe schwarz, oh oh. Vom Blockhaus zum Blockhaus hören sie 11. Stock-Sound. Hände hoch und Kopf raus, Nike Free 3-0. Schwarze Treter, vom Flüchtling zum Täter, in Deutschland illegal. Hab ich es schon angesagt? Du bist out, ich bin angesagt. Ich schreib schon wieder einen krassen Part. Rap über Hoffnung, du bleibst nur Untergrund. Ich bin der King und rap darüber, dass ich deine Mutter bumst. Ich bin der, der mit Steinen auf die Kripo schießt. Ich mach den Sound für die Verbrecher auf Sino Beats. Ich mach Stress, ich bleib ein 3-Tage-Bad-Kanacke. Freitags in Alpha-Jacke. Deutschrapper, sie wünschen sich ein Skater. Ich wünsch mir Benz, HMG, schwarz-rote Leder. Scheiß auf dein Hugo-Shirt, ich trag bequem meine Jogginghose und die Nike-Kappe umgekehrt. Deutschrapper, sie wünschen sich ein Skater. Ich wünsch mir Benz, HMG, schwarz-rote Leder. Scheiß auf dein Hugo-Shirt, ich trag bequem meine Jogginghose und die Nike-Kappe umgekehrt. Rap ist mein Schwanz, wer will mithalten? Emmertsgrund, FFM, Berlin. Es ist sicher, ich komm nicht mehr in die Klasse rein. Scheiß auf die Schule, ich hab's geschafft und das ganz allein. Schon im Sandkasten wollte ich mich nicht anpassen. Ich wollte zu den ganz krassen, jetzt wollen sie mich anfassen. Eure Schwestern hängen heute meine Poster auf. Ich schlag dir den Goldzahn raus, das hier ist der Hotstar-Sound. Guck, ich mach Neid der zu Fans. Wie ich das schaffe, ich bleib einfach ich selbst. Scheiß auf die Lehrer, es zählt nicht, was sie sagen. Jeden Morgen malte ich ein Penis an die Tafel. In der Klasse hab ich zu den Schülern nicht gepasst. Der Grund dafür, ich hab einen südländischen Touch. Denn ich hab einen starken Bartwuchs, trage Tattoos. Und mein Ziel war kein Abitur, sondern Bravos. Deutschrapper, sie wünschen sich ein Skater. Ich wünsch mir Benz, HMG, schwarz-rote Leder. Scheiß auf dein Hugo-Shirt, ich trag bequem meine Jogginghose und die Nike-Kappe umgekehrt. Deutschrapper, sie wünschen sich ein Skater. Ich wünsch mir Benz, HMG, schwarz-rote Leder. Scheiß auf dein Hugo-Shirt, ich trag bequem meine Jogginghose und die Nike-Kappe umgekehrt. Deutschrap ist wieder schwul, wie in den 90ern. Ich bleibe asozial und spucke dich und deine Freundin an. Scheiß auf Nase ziehen, ich bleib ein Straßendieb. Newcomer Nummer 1, ich hab mir diesen Platz verdient. Spaß, geh in Deckung, das ist Emmerts Grund. Ich komm aus dem klassischen Ghetto. Mein Verhalten ist scheiße, ich weiß es. Denn er hat mich schon seit der Heimat begleitet. Der Rapstar auf iPad, der Sound für den Schulhof. Raubführer Kurdo, mein Fluchtweg nach Deutschland über Bagdad. Scheiß auf Politik, Merkel Ahba. Deutschland, deine Jungs sehen aus wie Justin Bieber. Ich bleib ein Gigi Ghetto Boxer, Schnitt Al-Qaida. Aggressiver Randalierer, Schwarzverdiener, Al Jazeera, Angelina, schwarze Sneakers. Fuck Amerika. Deutschrapper, sie wünschen sich ein Skater. Ich wünsch mir Benz, HMG, schwarz-rote Leder. Scheiß auf dein Hugo-Shirt, ich trag bequem meine Jogginghose und die Nike-Kappe umgekehrt. Deutschrapper, sie wünschen sich ein Skater. Ich wünsch mir Benz, HMG, schwarz-rote Leder.